Royal Records, der Podcast mit Finn und Simon. Herzlich willkommen zu Royal Records, dem Podcast, wo wir aktuelle und brisante Themen besprechen werden. Neben mir im Studio sitzt... Hallo, ich bin Simon. Und ich bin Finn. Wir haben heute ganz tolle Themen. Einmal, zu allgemein werden wir Weihnachtsmärkte besprechen. Dann kommen wir zu Pixel, dem neuen Handy von Google. Und zu guter Letzt zur Nintendo Switch, die im März 2017 rauskommt. Ja, genau. Finn, wie geht's dir erstmal? Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, dass wir jetzt die erste Aufnahme machen können zu unserem ersten Podcast. Und wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch soweit gut. Weiß ich nicht, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, ich war auf verschiedenen Weihnachtsmärkten. Beispielsweise in Bad Schwartau oder in Seretz ist ja auch einer aufgebaut. Aber auch, ich war noch nicht in Lübeck, leider. Aber da warst du ja. Kannst du ja vielleicht ein bisschen was. Genau, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen generell über Weihnachtsmärkte. Bist du so der Weihnachtsmarktgänger oder eher nicht? Doch, also ich finde, das gehört zur Weihnachtszeit und Adventszeit dazu, wenn man mal einmal über den Weihnachtsmarkt schlendert. Man kriegt da wirklich sehr viel mit und man kommt auch wirklich in die Weihnachtsstimmung. Und ja, also ich finde, man kauft da auch immer irgendetwas, man isst da halt was und das ist auch irgendwie die Anwesenheit der anderen Leute, die halt auch das Weihnachtsfeeling rüberbringen. Okay, gehst du lieber, sag ich mal, allein dahin oder mit Familie und Freunden und so? Ja, alleine jetzt nicht wirklich, also meistens gehen wir mit der Familie dahin und ich denke, du auch. Und auch deine Familie. Ja, genau. Also, ja, bei mir ist es genauso. Also, Weihnachtsmarkt gehört, sag ich mal, zur Weihnachtszeit dazu. Geht man halt hin, so. aber ich wäre jetzt nicht so der Fanatiker, würde sagen, ich bräuchte jetzt im Sommer einen Weihnachtsmarkt. Ja, im Sommer? Ein Weihnachtsmarkt ist jetzt auch nicht wirklich logisch, oder? Also, ja, also. Wenn du jetzt auf das Event Weihnachtsmarkt ausgehst, dann würdest du ja auch voll drauf stehen, wenn es das im Sommer gäbe, weil du es ja so geil findest. Ich finde, also ein Weihnachtsmarkt im Sommer wäre jetzt nicht wirklich toll. Also ich würde Weihnachtsmarkt, ist einfach zur Adventszeit. Und was soll man mit einem Weihnachtsmarkt im Sommer machen? Mit Mutzen und mit Glühwein und alles, das ist halt nicht so, das gehört nicht zum Sommer dazu, sondern es ist eher im Dezember. Ja. Okay, bist du eher der Typ, der, sag ich mal, da drüber schlendert und sich das alles anguckt? Oder bist du eher so der Typ, der an der Glühweinbude steht und sich da einen nach dem anderen reinmacht? Letzteres eher weniger, also ich würde eher sagen, ich bin so der, der erstmal so die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen da alles anguckt und auch mich für die Stände interessiert und was die Leute da auch alles so ausstellen und so und was die Leute auch verkaufen. Ja, also das finde ich immer sehr interessant. Ja, ich finde auch, also dass Weihnachtsmärkte halt so eine gewisse Atmosphäre erzeugen, die es sonst im Jahr nicht gibt, also von daher gefällt mir es eigentlich auch mal ganz gut. Meine Rede, ja. Ja, genau, und weiß ich nicht, also wir sitzen jetzt hier im Studio in Lübeck, wir können von unserem Fenster leider keinen Weihnachtsmarkt sehen, es gibt ja hier mehrere, es gibt ja bestimmt genau. 3, 4. Also einmal, der Weihnachtsmarkt erstreckt sich durch ganz Lübeck, wir sind zum Beispiel so in der Nähe von unserem Studio steht zum Beispiel ein Riesenrad und dann die ganze Straße runter sind halt einfach überall Buden aufgebaut und auf dem Marktplatz von Lübeck ist halt auch nochmal richtig viel aufgebaut mit Hütten und alles, ja. Aber die Stadt ist auch komplett gefüllt, komplett zu. Ja, also wir sind also eben auf dem Weg hierhin, sind wir durch die Stadt gefahren, durch die Innenstadt, weil wir nach hier mussten, zum Studio. Und es war komplett voll, also so viele Leute in Lübeck habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, also kam mir auch so vor, der Bus ist auch fast nicht durchgekommen und auch die Autos nicht, weil alle über die Straße gerannt sind. Ja, es kam mir auch so vor, als wäre es viel mehr gewesen als die letzten Jahre, also soweit ich das beurteilen kann halt. Also ich weiß nicht, also letzte Jahre war es eigentlich auch immer sehr, sehr voll, fand ich. Also auf dem Weihnachtsmarkt, also wirklich auf dem Markt in Lübeck, da war, konnte man sich auch wirklich sehr leicht verlieren, fand ich. Also da sind wirklich sehr viele Leute rumgerannt. Ja, das ist ja immer so ein Ding, sich seine Gruppe zu behalten auf dem Weihnachtsmarkt, finde ich immer sehr schwierig. Vor allem in Lübeck ist es so, dass zwischen den Buden, also zwischen auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den Buden, der Gehweg, sag ich mal, an manchen Stellen nicht der breiteste ist und wenn dann Leute, die auch nicht so die schmalsten sind, sich versuchen da durchzuzwängen, wird es auch schon mal knapp mit dem Atem so. Exakt, ja, finde ich auch. Ja. Ein interessantes Thema wäre noch, ob diese Leute tatsächlich auf den Weihnachtsmarkt kommen, um die Atmosphäre zu genießen oder ob sie einfach nur kommen, weil es da Essen gibt. Ja, also ich denke ein bisschen von beidem, weil wenn man ja zum Weihnachtsmarkt geht, dann rennt man ja auch die ganze Zeit rum und dann denkt man sich so, ja, hier steht die nächste Bratwurstbude oder auch der nächste Mutzenstand, dann nehme ich mir da einfach mal was mit. Also, ja. Aber das Essen auf dem Weihnachtsmarkt ist generell geil. Also das ist ja geiler als... Also es hat, die ganze Stadt hat irgendwie nach gebrannten Mandeln, Mutzen und wirklich allem gerochen. Also da hat man auch richtig Hunger bekommen, fand ich. Aber ey, gebrannte Mandeln? Echt? Ich finde es, also gerade gebrannte Mandeln sind jetzt nicht so meins. Bist du da so voll? Es gibt ja Leute, die stehen da richtig drauf und es gibt Leute, die hassen das absolut. Also ich finde es schon ganz schön lecker mit dieser Zuckerkruste da rum und so. Aber Mutzen sind natürlich auch toll. Also der Geruch von Mandeln, um da mal jetzt beim Thema zu bleiben, ist geil. Aber ja, der Geruch ist geil, aber so, wenn man sich das so sag ich mal, kauft und das dann isst, ist halt absolut, ich find's absolut nicht lecker. Oh, das ist schade. Was bevorzugst du denn auf dem Weihnachtsmarkt? Also ich finde richtig geil, also es gibt ja verschiedene Weihnachtsmärkte. Es gibt ja Weihnachtsmärkte, da gibt es Mutzen, da gibt es gebrannte Mandeln. Da gibt es Krebs, gibt es ja auch jetzt, ist so, sag ich mal, ja, ja. Habe ich in letzter Zeit öfter gesehen. Obwohl ich finde, Krebs gehört jetzt nicht so ganz sein, aber gut. Ja, und halt gebrannte Mandeln, das sind halt so die, sag ich mal, das ist das Fressviereck, was das immer gibt. Also es gibt natürlich da noch Getränke und so weiter, aber das Fressviereck, und ich bevorzuge ehrlich gesagt momentan Mutzen. Das ja, ist geil, so Schmalzgebäck, ich weiß nicht, wer Mutzen nicht kennt, das ist so kleine, ist das Hefeteig? Nee, das ist kein Hefeteig, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden die frittiert. Ja genau, die werden frittiert und dann schmecken die halt absolut geil. Und dann kommt da Puderzucker rüber oder irgendwelche anderen Dinge, zum Beispiel Nutella. Ja, das ja, ist genau, dann kann man. Aber zum Beispiel auch Bratwurst ist auch sowas, was auf dem Weihnachtsmarkt immer sehr üblich ist. Bratwurst, also da, wo ich herkomme, ist es nicht üblich, dass man auf dem Weihnachtsmarkt Bratwurst isst. Das habe ich erst hier so entdeckt. Also da in Lübeck auf dem Markt war immer so ein richtig großer Stand und auch so ein richtiges Haus aufgebaut, wo in der Mitte so ein riesen Grill ist und dann sind da richtig viele Bratwürste drauf. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr üblich für den Weihnachtsmarkt. Aber Bratwürste, also ich finde dann, nee, Bratwurst ist nicht so weihnachtlich. Ja, oder? Ja, also ich weiß jetzt auch nicht. Also Bratwurst aber, kann ich ja das ganze Jahr durch essen so. Ja gut, aber vielleicht, wenn man jetzt mal von dem ganzen süßen Zeug wie zum Beispiel Mutzen oder gebrannte Mandeln wegkommen will, dann ist Bratwurst ja auch vielleicht mal okay. Das Geilste fand ich, habe ich gesehen auf dem Weihnachtsmarkt letztens, hat sich jemand eine Bratwurst geholt, die war, keine Ahnung, bestimmt 30, 40 Zentimeter lang. Mhm. Ja, und hat dann als Beilage dazu dann so einen halben Toast, so ein Toastdreieck bekommen. Ja, das, und dann haben die, kennst du das nicht? Doch, ja klar, ich hab's schon mal gesehen, aber ich find's merkwürdig, dass man so wenig Toast dafür bekommt, dann haben die irgendwie gesagt, man soll das da einrollen. Wie soll man denn bitte so ein Ding da in so einen Toast reindrücken? Hey, ich glaube, das ist auch dafür, dass dann, wenn die Bratwurst noch so heiß ist, dann kann man sie damit irgendwie so greifen. Ich, ja, aber dafür gibt's ja Servietten, also bitte. Ach, wir sind ja nicht hier bei den Steinen. Aber es gibt ja auch manchmal bei diesen Teller diese Abreißdinger, die man auch rummachen kann, also. Was für Abreißdinger? Ja, also manchmal ist diese komische Pappding da noch ein bisschen länger und dann ist da so ein Papierschnipsel, was man so abmachen kann, dann kann man so eine Wurst greifen. Aber kennst du das nicht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die Bratwurst, ne? Ja. Also doch, das ist die Funktion von so einem Teil. Habe ich noch nie gesehen. Aber ja, ist jetzt auch nicht was man jetzt irgendwie verpasst hat, ne? Ja, gut, ich esse jetzt auch nicht so krass Bratwurst, sag ich mal. Nee, ich auch nicht. Aber es ist mir halt aufgefallen. Aha. Aha, ja, sehr interessant. Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt, interessantes Thema. Ja. Nicht meins, aber gut, wem es gefällt. Gut, gut. Was gibt's noch über den Weihnachtsmarkt zu reden? Ja, dass es immer sehr weihnachtlich geschmückt ist mit den Lichterketten. Oh mein Gott, das ist ganz absolut. Lübeck hat geleuchtet. Absolut unnötig. Ich find's nicht nötig. Ja, es ist halt so Stromverschwendung und alles, aber es hat halt auch irgendwie dieses Weihnachtsfeeling. Man, ja, stimmt. Ja, also zum Beispiel Tannenbaum ist ja auch immer beleuchtet und deswegen Weihnachtsmarkt natürlich auch. Apropos Tannenbaum, gab's hier einen Tannenbaum? Gibt's hier in Lübeck einen Tannenbaum? Irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt? Doch, es gibt einen, und zwar auf dem Marktplatz gibt's einen, glaube ich, einen ganz, ganz großen in der Mitte, wo dann auch die ganzen Lichterketten zu den Ständen runtergehen. Ach doch, doch, da ist so ein, ja, ja. Ja, ich weiß, irgendwie sowas gab's da mal. Das ist sowas aufgebaut wie so ein Zelt, in der Mitte so der Weihnachtsbaum und dann führen zur Spitze des Weihnachtsbaums alle Lichterketten hin. Das ist so aus wie so ein Zirkuszelt, ja, sage ja, genau. Ich jetzt mal. Ja, das gab's. Aber sonst, obwohl bei uns im Dorf gibt's auch einen Weihnachtsbaum. Also da stecken die auch immer relativ viel Arbeit rein. Ja. Ja, zum Beispiel Lichterketten kommen richtig, Leitern und alles und Glühbirnen tun sie da rein. Und ja, ist halt auch so das Mittelpunkt von dem Dorf, dieser leuchtende Weihnachtsbaum. Ja, das wird ja auch meistens in der Mitte von der Stadt auf dem Dorf aufgestellt. Ja, deswegen ja. Sinn, oder? Ja, also. Ja, ja. So, also soweit erstmal zu den Weihnachtsmärkten. Apropos Weihnachtsmarkt. Weihnachten steht an und was man zu Weihnachten bekommen wäre natürlich ein neues Handy. Und da hat Finn was zu rausgesucht. Finn, was willst du mir heute vorstellen? Andrehen, zeigen. Ja, also ich habe das Pixel, das neue Handy von Google, rausgesucht. Das ist ein sehr teures Handy, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus und man könnte sich das wirklich mal zulegen, falls man mal ein neues Handy haben könnte. Also man kann hier sehen, es sieht aus wie ein iPhone ohne den Home-Button. Oh, Wunder. Ja, hat auch den Aufladestecker unten in der Mitte und hat auch eine Kamera, wie natürlich alle Smartphones heutzutage. Und ja, es hat halt wie gesagt keinen Home-Button, aber dafür ist der Sperrknopf rechts. Was bleibt noch zu dem Pixel zu sagen? Ich würde es mir nicht kaufen. Ich würde es auch nicht gerne geschenkt bekommen. Nee, würde ich auch nicht. Aber es ist halt neu von Google und Google macht damit ja jetzt richtig Werbung, wie man es ja auf YouTube auch gesehen hat. Ich wollte auch noch ansprechen. Also ich werde auf YouTube oder generell überall, wo ich mich bewege, komplett von dieser Scheißwerbung zugespammt. Jedes Mal. Auf YouTube. Diese komische Suchleiste, die dann so zusammenfährt und kleiner wird. Ja, genau. Und dann diese singenden Leute im Hintergrund und dann kommt da irgendwie das Handy raus, so in dem Shape. Ja, also dieses Rechteck. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, das ist jetzt, weil Google will natürlich mitgehen mit den Smartphones und deswegen wollen sie jetzt auch ein Smartphone rausbringen. Aber das Betriebssystem, wie heißt das nochmal? Android. Genau. Das läuft das nicht auf ganz vielen Handys? Ja, auf allen Samsung-Handys und auf, welche noch? Ja, egal, auf jeden Fall ist es ja ziemlich verbreitet, sag ich mal. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob Android wirklich so gut ist. Also ich kenn's von meinem Handy, dass mein Handy öfters mal spackt und einfach anhält und dann muss ich warten, bis mein Akku leer ist. Hast du einen integrierten Akku? Kannst du nicht rausnehmen? Nee, ich habe dieses Schleichwerbung, Samsung Galaxy A3, das ist hinten zugeschweißt, deswegen kriegt man das da nicht raus. Ach so. Ja, das ist halt immer das Problem. Also ich finde, ich würde eher zu Apple greifen, sage ich jetzt mal, und nicht zu so einem Google-Handy. Also, ich weiß auch nicht, was das an dem Ding so toll sein soll. Hier steht zwar, auf der Internetseite von Google wird hier geworben für unbegrenzten Speicher. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwas mit der Cloud, aber das gibt es ja auch jetzt schon 10.000-fache Ausführung, ja, sag ich jetzt mal. Das kriegst du bei jedem Anbieter momentan hinterhergeschmissen, glaube ich. Genau. Also wir hätten das gerade total und so, aber es ist halt. Wie es ist halt Kacke. Also ich verstehe den. Also warte, ich gehe mal jetzt hier auf. Ja. Lass mich ausreden. Ja. Es ist nicht Kacke. Also es gibt's auch nur bei Telekom, oder? Also ich weiß, dass irgendwie im Telekom-Store, aber es hier, sehen wir auch den Preis, irgendwie 760 Euro für so ein Ding. Ja, gut. Also es gibt's in Silber und in Anthrazit. Wie viel kostet das neue iPhone? Das iPhone, welches ist es? 7 Plus? Welche sind das aktuelle? 7. Das müsste ja ungefähr, glaube ich, auch bei so einem Preis liegen. Nee, ich glaube irgendwie 800 Euro oder so. 800, 900 Euro. Ja, ich guck mal eben nach. Das kann ja nichts angehen hier. Und beim iPhone ist es ja jetzt auch nicht so heftig, was da jetzt alles neu zugekommen ist. Hauptsache, der Preis stimmt, ne? Ja, aber gut, aber beim iPhone ist halt so, sag ich mal, das ist sogar noch billiger. Ja, okay, 700 Euro. Ja, wohl, das ist die kleine Variante, Sekunde. Ja, okay, es ist teurer. Also, aber ich würde niemals so viel Geld für ein Google-Telefon ausgeben. Nee, eben. Also das ist ja, gibt's weiß, irgendwie. Man muss sich ja an neue Sachen und so gewöhnen, aber ich finde irgendwie, also man weiß ja nicht, ob das jetzt so ist, weißt du, ob es jetzt so die Neuerung der Neuerung ist. Also ich weiß nicht, hier ist so ein Knopf auch auf der Rückseite, also unter der Kamera. Sieht aus wie, das sieht Fingerabdrucksensor oder sowas. 1:1 aus wie der Fingerabdrucksensor von meinem iPhone. Das ist, als wenn man den iPhone-Button da irgendwo hingeklebt hat auf die Rückseite, wo er wahrscheinlich nicht so wirklich viel bringt. Ja, also wir wollen jetzt hier nicht das iPhone in die höchsten Töne loben. Ja, das iPhone hat auch Schwächen, aber ich weiß jetzt nicht, was das Pixel soll. Man weiß halt, also ich sag mal, man weiß halt aus vorherigen Vergangenheiten, deswegen habe ich mir jetzt auch ein neues geholt, das gleiche, deswegen, man weiß, dass es halt stabil läuft. Also bei mir ist noch nie jemals ein iPhone hängen geblieben oder abgestürzt. Und ja, das habe ich auch schon. Also ich hatte ja ein iPhone 4S und da ist es auch nicht abgestürzt. Also ich weiß nicht, ob der Android da überall überfordert ist und wahrscheinlich deswegen bricht es auch immer ab und bleibt stehen bei Android. Aber bei iPhone ist es noch nie passiert, finde ich. Also, ja gut, also man muss ja auch sagen, also das ist ja das gleiche wie mit dem Betriebssystem. Die haben ja nur ein gewisses Spektrum von Geräten, was sie selber herstellen, sprich die ganzen iPhone-Modelle. Und dementsprechend können sie halt auch ihre Software dafür spezifisch entwickeln. Und ich glaube, bei Android ist halt so, da läuft jedes Korea-Handy mit. sag ich jetzt mal. Und das ist halt schon schwierig, so ein universelles Ding zu finden. Von daher ist es eigentlich in Ordnung, aber es ist halt zuverlässiger. Also, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie hier stehen auch irgendwie keine Kundenrezensionen von dem Ding. Das gibt's auch, habe ich gelesen, es gibt's nur in Deutschland, nur bei der Telekom. Also sobald du einen Vertrag da abschließt und dann... Kannst du halt das Pixel haben, wow. Das, da will ich so direkt einen Telekom-Vertrag abschließen, einen neuen Telekom-Vertrag. Also hey. Ist wahrscheinlich auch dann eine Werbung für die Telekom, dass man halt so ein Pixel bekommen kann. Ja, vor allem, ich versteh nicht ganz, also von mir aus gerne Telekom, aber wenn das Handy doch schon so, sag ich mal... Ach, hier ist noch was, also die Kamera soll sehr, die am besten bewertete Smartphone-Kamera. Ja, von Aldi-Check oder was? Nee, okay, ich wollte sie nicht abwerten klingen, aber ja, egal. Sie macht anscheinend bei schwachem Licht auch sehr gute Fotos. Dass es nicht so ein Pixel-Gematsche wird, wie es manchmal bei anderen Handys ist. Kleiner Wortwitz mit dem Namen, jawohl. Was ich geil fände, ist, wenn du halt schon, sag ich mal, ein Telefon von einem Internetanbieter bekommst. Mhm. Wäre halt geil, wenn du halt auch einen Vertrag dementsprechend bekommen würdest, weil dir bringt es ja nichts, wenn du wie nennt man das? Speicherplatz? Du hast halt, unendlich Speicherplatz, aber das ist halt durch eine Cloud gesichert, aber du hast halt nur ein gewisses Datenvolumen. Von, weiß nicht, was ist, ich habe nicht so viel, so ungefähr 3-4 Gigabyte. 3-4 Gigabyte im Monat. Damit tust du aber auch nichts, wenn du dann deine ganzen Fotos in die Cloud laden musst und dann damit auch beschäftigt bist. Ja, aber das kann man ja alles machen, auch im WLAN, oder nicht? Also man kann ja unterwegs Fotos machen und im WLAN alles auf die Cloud hochladen. Ja, aber ich meine, wenn sie auf ihrem Handy schon so alles cloudbasiert entwickeln, sprich Musik eventuell cloudbasiert, dass du halt Musik streamst, Fotos synchronisierst halt auch übers Internet und so weiter, dann finde ich es halt irgendwie merkwürdig, dass man nicht noch, sag ich mal, einen unbegrenzten Internetvertrag dazu bekommt. Oder 10 Gigabyte oder so, weil 10 Gigabyte Internet ist ja schon... Wow. Also ich habe einen Gigabyte. Ich nicht mal, glaube ich. Irgendwas, ja. Also ich weiß jetzt nicht, also ich... unterwegs würde ich jetzt auch keine... Achso, ich habe, glaube ich, nicht so wirklich verstanden, wie du das jetzt meintest. Ja, pass auf, also du hast halt ein Handy, was komplett auf Cloud... Usage ausgelegt ist. Bedeutet, du hast alles, deine Fotos werden direkt in die Cloud gelegt. Was war das? Das war mein... Oh Gott. die Fotos werden direkt in die Cloud gelegt, du streamst Musik aus dem Internet, weiß ich nicht, deine Kamera oder du benutzt halt dein Handy, egal was du machst, es zieht Internet, beziehungsweise du drückst oder du fragst etwas und ach so. Die Standort-Dings zieht wieder Internet. Das bedeutet aber, du hast immer noch einen alten Telekom-Vertrag von 2-3 Gigabyte im Monat. Dann ist das Datenvolumen doch weg. Aber dein Handy, du kannst ja nichts dagegen machen, weil dein Handy darauf ausgelegt ist. Ja, aber hier zum Beispiel auch der Google-Assistent, der funktioniert ja auch mit Internet und sowas. Eben, und dann denke ich mir so, da müssten sie doch eigentlich einen Vertrag mitbringen, mit dem du halt übermäßig viel Internet hast, damit sich das überhaupt lohnt. Weil sonst müsstest du, es gibt ja bestimmt Internetverträge mit 10 GB im Monat, aber dann bist du halt auch bei einem Handypreis von 800 Euro noch mit einem Handyvertrag von 100 Euro im Monat unterwegs. Also, ich weiß es nicht. Also ein Gigabyte kostet ja im Monat irgendwie so 20 Euro bei der Telekom. Deswegen. Das ist auch schon relativ viel eigentlich. Ja, also nicht nur der Gigabyte, sondern auch so ein Telefonieren und sowas, ne? Aber was keiner braucht heutzutage mehr. Ja, trotzdem wird es halt berechnet, ne? Das ist halt so. Ja, keine Ahnung. Das ist ganz merkwürdig. Also ist ein nettes Handy, aber ich frag mich für wen. Also. Was ist die Zielgruppe? Ja, vor allem alle Leute, die... Ah, technische Daten. Ja, warte mal, alle Leute, die, sag ich mal, gewillt sind, so viel Geld auszugeben, sprich so 800 Euro, so die Kante, die wären doch eigentlich besser mit bedient, sich ein iPhone zu kaufen. Außer sie sind jetzt absolute so Anti-Apple. Ja, oder Anti-Apple halt. Ah, es gibt auch ein Pixel XL, woher kennen wir das? Von den iPhone vielleicht? Ich glaube nicht. Nee. Das kann es nicht sein. Display beim Pixel normal sind 5 Zoll, beim XL sind es 5,5 Zoll. Wie viel ist beim iPhone 6? Wie groß ist das Bildschirm? Oder das Bildschirm oder das iPhone 7? Also beim iPhone 5S waren es 4 Zoll, das weiß ich noch. Ah, dann waren es irgendwie 4,8, glaube ich. 4,8 Zoll sind das jetzt. Okay. Was gibt's hier noch zu wissen über? Also Akku. Ah, die haben die Quick Charge Dings. Die können schnell aufladen. Schneller aufladen. Minuten. Laden und dann 7 Stunden Akku quasi. Ja, das ist das einzig Geile, ja. Das ist das Einzige, was man überhaupt gebraucht hätte. Das Gleiche könnte man aber auch erzeugen, wenn man jetzt, sagen wir, im Flugzeugmodus geht und einfach in Ultra-Energiesparmodus beim Samsung, dann kann man auch super schnell aufladen. Also dafür brauche ich jetzt keinen Pixel. Ja, aber das ist ja gerade dafür, dass du nicht in den Energiesparmodus wechseln musst. Das ist ja halt. Ja, aber dafür kommt von mir kein Pixel. oder sowas. Ja, aber das wäre halt auch noch ein Vorteil, dass du halt deinen Akku richtig schnell. Da, du brauchst ja auch einen gewissen Akku dazu, weißt du? Du brauchst ja nicht nur einen gewissen Modus oder so. Der Akku muss ja auch extra dafür ausgelegt sein, glaube ich. Ah, okay, ja. Was steht hier noch? Achso, hier ist noch die Größe. Die Kamera ist, glaube ich, auch noch sowas, was eigentlich ganz. Was ganz toll sein soll. Also. Das hatten wir gerade eben schon. Also, naja. Also dunkle Bilder machen von mir aus. Da stehen gerade irgendwie ganz viele Zahlen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sind, glaube ich, alles. Scheiße. Ach, das sind Kamera. Wir sind jetzt richtig. Also hier steht Frontkamera hat 8 Megapixel. Was steht hier noch? Video 1080p, also HD-Aufnahmen. Also Full HD auf 30 und 60 und 120 FPS bedeutet, er hat, und 720p bei 240 FPS. Das heißt, man hat bei 720p Zeitlupenaufnahmen. Und hier steht auch 4K bei 30 FPS. 4K auf 30 FPS. Wie viel hat man das? Ich will das immer mit dem iPhone vergleichen. Wie viel hat denn das neue iPhone? Das kann auf jeden Fall 4K aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie krass, sag ich mal. Also es gibt, hier Speicher. Es hat, also Pixel hat eine Speicherkapazität von 32 oder 128 GB. Damit ist es auch irgendwie Apple hinterhergekommen, weil Apple hat ja jetzt auch die kleinstmögliche Speicherplatzanzahl, sage ich jetzt mal, auch auf 32 GB gesetzt. Kleiner Vergleich, die Kamera ist mit den FPS-Werten und so beim neuen Pixel exakt gleich wie beim alten iPhone 6S, was ich habe, sind die Werte gleich. Das heißt, das Handy, was neu ist, hat von den Werten her, von der Auflösung etc. genau die gleichen Werte wie so ein altes Handy. Relativ altes Handy. Also in Anführungszeichen. Das ist ja noch teurer als das alte Handy dieses Jahr. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, wenn man es braucht, kann man es sich kaufen. Wenn man es nicht braucht, dann sollte man es lassen. Eben nicht. Gut, dann haben wir das Pixel, glaube ich, abgehängt. Ja, ich würde sagen, ich habe alles darüber geklärt und wir machen eine kurze Pause und sehen uns dann gleich mit dem nächsten Thema wieder. Bis dann. Bis dann. So, wir sind zurück nach der Pause. Und jeder, der dieses Lied schon mal gehört hat, hatte mindestens schon mal einmal eine Nintendo-Konsole in der Hand. Hoffe ich zumindest. Und Finn, was ist das für ein Titelsong? Das war der Titelsong von Zelda. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Thema, denn wir haben, wie schon angekündigt. Wir wollten über die Nintendo Switch reden. Genau, bevor wir das anfangen, einmal kurz, ihr könnt uns E-Mails schreiben an Royal Records, ohne Vokale geschrieben, .podcast@gmail.com. Ja, genau, wir freuen uns über jede E-Mail mit Themenvorschlägen etc. Achso, Podcast mit Vokalen geschrieben, ne? Ja, genau, also Royal Records ohne Podcast. Verdammt. Royal Records ohne Vokale, .podcast@gmail.com. Richtig. Warum man sich diese E-Mail ausgedacht hat, Finn. Das war cool. Ja, okay. Jedenfalls ist man immer eine halbe Stunde damit beschäftigt, das einzugeben in die Anmeldeleiste. Egal. Kommen wir zu Nintendo Switch. Die wurde ja schon ein bisschen länger angekündigt zum heutigen Zeitpunkt. Und, durch einen Trailer, ja. Finn, weißt du überhaupt, was es ist? Ja, also das ist einfach so eine Art. Also es ist wie so ein Tablet erstmal und an den Rändern sind halt solche Control-Dinger wie bei so einem PlayStation-Controller und die steckt man halt an dieses Tablet dran und dann ist es halt wie so ein mitnehmbares Fernsehgerät, nur dass man halt daran spielen kann. Also wie so ein Nintendo früher auch, aber nur unter den zweiten Bildschirm. Genau, jedenfalls, es ist, sag ich mal, die Fortsetzung der Wii U, also die nächste Konsole, Heimkonsole und Portable-Konsole von Nintendo selber entwickelt. Bestehend aus einem Bildschirm, wie Finn gerade eben schon gesagt hat, mit so zwei Controllern rechts und links dran. Die kann man so da ran tun, deswegen heißt sie auch Switch. Man kann sie aber auch variabler in ein Dock stellen, das dann auf den Fernseher bringen. Und ja, die ist angekündigt für März nächsten Jahres. Also nicht zu Weihnachten, aber also man. Das verstehe ich nicht. Wieso machen sie es nicht zum Weihnachtsgeschäft? Sind sie irgendwie zu spät in der Entwicklung gewesen? Oder? Weiß ich auch nicht so genau. Also wahrscheinlich, vielleicht müssen noch Spiele dafür entwickelt werden oder sowas. Ja, irgendwie sowas kann sein. Erstmal Frage, bist du Wii-Besitzer oder Wii U-Besitzer? Also ich habe eine so eine alte Wii, aber ich glaube, das hat fast jeder irgendwie, und auch ein Nintendo. Und meine Brüder hatten beide ein Nintendo 3DS. Ja, genau. Also ich glaube, die alte Wii, die erste Wii, hatte jeder. Also Ja. ich habe auch eine, wir hatten sogar zwei, glaube ich mal. Und dann die Wii U irgendwie gar nicht mehr. Also ich kenne Ja. einen einzigen, der eine Wii U hat. Also die Wii U war auch ein bisschen unnötig, weil sie war ja auch irgendwie, die war teurer als die alte Wii, ne? Also sie war halt, ich kann mich daran erinnern, sie kam zur gleichen Zeit wie die PS4 und die Xbox One raus. Und hat sich keiner dafür interessiert mehr. Nee, weil die, glaube ich, genauso teuer war und halt einfach komplett keine Leistung gebracht hat. Also nur Nintendo-Spiele und da, glaube ich, nicht mal gute, weil die ganzen Launch-Titel, die am Anfang von der Konsole rauskamen, waren nicht allzu gut. Ja, also es ist halt immer so, bei der Wii kommen halt immer diese ganzen Mario-Spiele raus, wie Mario Kart und sowas. Aber jetzt, ich weiß nicht, was sind Spiele für die Xbox oder PlayStation, die irgendwie. Ja, so Exklusivtitel wie Uncharted oder so. Ja, Oder das halt Call gibt's. of Duty kommt jedes Jahr halt für die Konsolen raus, wichtiger Teil. FIFA kommt jedes Jahr für die Konsolen raus. Aber Sowas ich weiß halt. jetzt nicht, gibt's das auch für die Wii? Es gab Also. für die alte Wii, glaube ich, mal FIFA und für die Wii U weiß ich nicht, ob es FIFA gab. Aber immer nur so alte Versionen, halt nicht die neuesten. Also die Entwickler von FIFA und so Fanden das. konzentrieren sich auf PC, PS4 und Xbox One. Ja, weil sie auch wahrscheinlich keine Zukunft in der Wii U gesehen haben. Denke ich mal. Und ja, also man konnte auch einen Trailer sehen von der Nintendo Switch, dass jetzt, sagen wir, alte Spiele, sowas wie Skyrim oder Zelda oder so, auch auf diesem Aber glaube ich, Portal. Moment, alte Spiele, das war ein neues Zelda. Das war kein Achso, altes das Zelda. neue Zelda. Aber da war auch ein altes Spiel drauf, auf jeden Fall. Und das neue Zelda hat auf diesem portablen Ding auf jeden Fall geleckt. Also es hat gehakt. Es war nicht ganz flüssig. Ja, Das und kann. zwar, ich glaube, sie haben, also ich weiß nicht, ob sie aus ihren Fehlern gelernt haben aus der Vergangenheit, dass ihre Hardware zu schlecht war für die Entwickler. Weil, so wie ich das sehe, ist es einfach ein Tablet. Ja, Es ist ein nur mit Tablet Controllern mit dran. Controllern dran. Ich weiß nicht, wie leistungsstark so ein Tablet ist. Und ich glaube auch nicht, dass Nintendo jetzt so, sag ich mal, die Leistungskracher in Minimalsform da raushauen wird. Nee, Gerade Nintendo nee. nicht. Also das verstehe ich nicht ganz. Also ich weiß auch nur, dass bei der Wii U, sagen wir mal, die allergrößte Neuerung halt dieses komische Bildschirm-Ding war, und halt auch, dass es HD war. Bei der alten Nintendo-Konsole war es jetzt nicht HD, da war es alles noch so ein bisschen verpixelt, Ja, genau, das war noch. aber das war halt so die große Neuerung. Apropos Wii U Bildschirmding, nicht? Also dieses Panel, was man da hat, was war das? Wie hieß das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Jedenfalls, das war absolute Rotze. Also der Touchscreen war absolut. Ich war mal ein Freund, der hatte das. Das war auch der einzige, den ich da kannte, der eine Wii U hatte. Der Bildschirm ist absolut unempfindlich. Kennst du das wie auf dem alten DS? Ja, also es ist halt irgendwie so ein, das fühlt sich so So an, als wenn da so ein kapazitiver, irgendwie Plastik sowas, irgendwie so ja. drüber war, dann hat man die Plastikhülle da so runtergedrückt Ja, irgendwie. genau. Und der Akku war grottig. Also du konntest das Ding nach einem Jahr oder wie lange er es hatte oder ein halbes Jahr, konntest du es nicht mehr ohne Strom benutzen. Also der Akku war komplett kacke. Oh Gott, ja, also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich auch so ein Wii U-Ding, also dieses Bildschirmteil irgendwo mit hinnehmen würde. Also es ist. Es wird wahrscheinlich nicht geklaut. Ja, ich glaube, ursprünglich war es so gedacht, dass man die Wii U halt an seinem Fernseher angeschlossen hat. Und wenn dann die Eltern Fernsehen gucken wollen, weil es ja an Jüngere gerichtet, wenn die Eltern Fernsehen gucken wollen, dass du halt weiterspielen kannst auf deinem Tablet. Ja, wow. Ja, hat gut funktioniert, die Strategie. Also ich weiß, also jetzt haben sie es ja nochmal mit dieser Nintendo Switch rausgehauen, das mit diesem Tablet-Ding. Ich weiß, das ist ja bestimmt auch ein Touchscreen. Ja, das, obwohl, Weiß ich jetzt gar nicht so das wurde genau. gar nicht, aber ich schätze mal schon, also die werden das wohl nicht. Ja. Ein Tablet, ein ganz normales Tablet. Also ich weiß noch, bei der Wii U war es ja auch so, dass man auf diesem Touchpad irgendwie auf dem Spiel, auf dem Fernseher auch irgendwas setzen konnte oder sowas mit diesem Touch-Ding. Also wer dieses Touchpad hatte, war halt so der Spieler 1, sage ich jetzt mal, der halt alles steuern konnte, so wirklich. Also bei den Ja. Mario-Spielen war es so. Und bei der Nintendo Switch ist es jetzt, weiß ich, da kommt ja wahrscheinlich auch wieder ein neues Mario-Spiel raus, aber Ja, auf jeden Fall, schätze ich mal. ja. Aber die haben ganz ausdrücklich gesagt, dass das keine Alternative zum Nintendo 3DS ist und auch keine Fortsetzung der Wii ist, sondern ein brandneues Produkt. Ach so, also kommen da wahrscheinlich noch Erneuerungen oder neuere Versionen von dieser Nintendo Switch raus. Das ist jetzt Interpretationsspielraum, Ja, wenn aber. es eine neue Sache ist, Also, so. ich glaube, es kommt darauf an, wie es läuft. Ankommt, ja, Ja, genau. okay, ja. Also, ich weiß jetzt auch nicht, da kommt jetzt wahrscheinlich nicht so ein 3D-Dings wieder hin oder so. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sowas damit machen wieder. mit so einem 3D-Bildschirm ohne Brille gucken und so, aber das war echt schädlich für die Augen, fand ich. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben daraus gelernt. Und man sieht ja auch oft im Trailer und so, sieht man nicht, nichts davon, nichts dergleichen. Deswegen meine ich aber die neueren Versionen, aber okay. Ja, Was ich interessant fand, was man im Trailer gesehen hat, der Spieler, der die Wii U mit sich, der die Nintendo Switch mit sich trägt, steckt SD-Karten in seine Konsole rein. Das ist, finde ich, für Nintendo eine absolute Neuerung. Konnte man das früher nicht? Also doch, doch, konnte man. In den 3DS kannst du es reinstecken, aber die Spiele kannst du nur als Cartridge. Ja, aber auch in der alten Wii konnte man auch eine SD-Karte reinstecken. Wow, und was hat dir das gebracht? Du konntest Fotos auf die Wii machen. Kannst damit Speicherstände hin und her tragen, das wusste ich. Aber sonst auch sonst, nichts. Ja. Ja, also ich schätze mal, dass die Spiele halt, also ich habe keinen Slot für Cartridges gesehen, wie im DS noch. Mhm. Kennst du die noch? Ja, ja, ich weiß. Das waren Zeiten. Nee, immer verstaubt und immer reinpusten. Ja, genau, das war immer das Geilste. Nee, aber sowas habe ich nicht gesehen auf der Wii U. Auf der Nintendo Switch. Ich bin so dumm. Lernresistent. Kein Problem. Also ich glaube, man müsste die dann irgendwie runterladen oder ich weiß nicht, gibt es da so ein, diese DVDs oder diese CDs, konnte man immer in die Wii stecken? Ich glaube nicht, dass da noch Scheiben reingehen. Nee, eben. Also vielleicht dann irgendwie online runterladen oder gibt es so einen Store jetzt neu für die Nintendo Switch. Oder, ich habe es einfach falsch gesehen, die SD-Karten sind tatsächlich so kleine Cartridges wie beim 3DS. Das kann natürlich sein. Aber das ist auf jeden Fall dünner, ne? Ja, genau. Man hat ja bei der neuen Generation jetzt Spiele von einer größeren Größe als auf dem DS. Die DS-Spiele sind 128 MB groß oder so damals gewesen. Und die Nintendo Switch-Spiele, also da war Skyrim draus. Skyrim ist ja auch 10, 20 GB groß und deswegen bräuchte man wahrscheinlich dann irgendwie SD-Karten. Und auch eine leistungsstarke Nintendo Switch. Ja, und das ist halt das Hauptmarko, vor allem, wenn diese Konsole leistungsstark ist, was ja von mir aus auch ganz gut sein kann. Ich glaube es zwar nicht, ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Hm. Wie lange hält der Akku? Der Akku ist, sag ich mal, das Ding ist fast wie beim, wenn das wie beim Wii U-Pad ist, bei diesem Touchpad, dann können sie ihre Konsole behalten. Echt das so? Sagt also, richtig. Also ich glaube, die haben schon bemerkt, dass es sehr aufgeregt hat, dass das Ding nicht so lange gehalten hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie es mit der Akkulaufzeit... Sie haben es gemerkt, von wem hat sich auch keine Konsole gekauft. Ja, okay, aber doch hast du erzählt, ein Freund von dir. Und so. Einer. Ja, ein einziger. Einer, Mann. Ja, aber die haben es ja bestimmt auch getestet und sowas. Ja, nee. Jedenfalls fand ich es interessant, dass im Trailer halt auch gezeigt wird, wie jemand darauf Skyrim spielt. Und das dann auch noch laggt, also hakt, oder nicht? Nee, das war nicht Skyrim, das war das neue Zelda, da kommen wir auch noch zu. Jedenfalls hat da jemand Skyrim drauf gespielt. Ich weiß nicht, es kam ja letztens die Remastered-Version raus mit den HD-Texturen. Vielleicht war es die. Aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig, dass ein Spiel, was vor 5 Jahren erschienen ist, in einem Trailer von einer Konsole, die jetzt brandneu vorkommt, ist. Die jetzt brandneu ist, ja. Oder auch überhaupt noch gar nicht rausgekommen ist. Also ich habe nie dieses Skyrim gespielt. Ich weiß auch nicht wirklich. Aber ja, das ist eigentlich, also das Spiel ist ganz gut, aber irgendwann nach 5 Jahren bekommt es auch ein Bart. Das ist zwar gemoddet bis zum Sonstes, aber wenn es auf der Wii ist, wird es wahrscheinlich auch nicht gemoddet werden. Also da kannst du keine Mods hinzufügen, schätze ich mal. Nee, denke ich auch nicht. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Ja, was auch mit der neuen Wii angekündigt wurde, mit der neuen Nintendo-Konsole angekündigt wurde, ist ein neues Zelda. Breath of the Wild heißt es. Oh. Ja, ist ein neues Zelda halt. Also das soll auch für die Wii U rauskommen. Jetzt meine ich wirklich Wii U, also für die alte Wii U rauskommen. Ebenso für wie die Nintendo Switch, was ein Launch-Titel von der Nintendo Switch sein wird, schätze ich mal. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich auch diese Pakete irgendwie, dass man die Nintendo Switch mit dem Spiel kaufen kann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was ich aber höchst interessant fand, ist, dass Zelda Breath of the Wild im Trailer geruckelt hat. Es hat geruckelt auf der Konsole. So, jetzt kann ich auch raushauen. Ja, also dann sollte man es nicht in die Werbung machen, wenn es ruckelt. Dann ist es ja eigentlich so ein richtiger Upturner für die Nintendo Switch. Ja, eben. Vielleicht ist es nur eine Presseversion oder die Vorabversion oder die Entwicklerversion. Mhm. Keine Ahnung. Aber das in den Trailer zu packen und das noch nicht mal zu interpolieren oder so durch Videobearbeitung ist schon echt peinlich. Ja, und billig. Und billig, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ist das die Verarbeitung der Nintendo Switch irgendwie hochwertiger als die Wii U? Weißt du das irgendwie? Ich weiß nicht. Also im Trailer sieht es plastik aus, ja. Ja, sieht aus wie komplett Plastik. Vor allem dieser Start, hast du ihn gesehen, den Standfuß gerade? Ja, der kann abbrechen. Der kann 100%ig abbrechen bei mir. Aber oder auch früher mein Nintendo DS mit diesem Stifter, der ist 1000-mal verloren. Ja. Irgendwie hatte ich immer die 100-millionste Auflage von dem Stift. Ja. Aber meine Mutter hat mir immer neuen gekauft, als sie verloren hat, weil ich immer todestraurig war. Nee, ich musste immer einen Kugelschreiber nehmen. Und sie wollte, dass ich mit irgendwelchen Stiften auf meinem Bildschirm rumtippe da, weil... Also. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, diese Dinger, die man da so ranstecken kann, an dieses portable Ding, Ja, die kann keine man ja Ahnung. auch irgendwie verlieren oder so. Das ist jetzt alles ein bisschen brüchig und irgendwie so empfindlich sieht es im Trailer aus. Ja, ist auch die Frage, wie stabil die an der Seite sind. Und Eben. ob die, weil wenn die wackeln, weil wenn die lose in der Halterung an der Seite hängt, dann AD, Nintendo Switch. Dann spiele ich damit nicht. Also dann lege ich sie ins Dock rein, an den Fernseher und spiele damit dem. Weil es gab auch im Trailer einen Controller, der angekündigt wurde. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Der erste tatsächliche Controller von Nintendo, der genauso aussieht wie bei PS4 und bei Xbox One. Ach so, nee, also ich glaube, ich hab, gab's nicht schon mal einen bei der Wii? Da war doch auch immer so ein Ding, Ja, dass das war man. so ein Classic-Controller, den hatte ich auch. Ach Aber, so, ja, das war auch ein Controller. ja, stimmt. Aber ja, der Hauptcontroller war ja immer noch die Aber der Fernbedienung. war da nicht mit Kabel dran? Ja, Genau, so. du musstest ja das Kabel an die Fernbedienung dran machen, wie diese komischen Dinger mit dem Knopf, mit dem Eben, Joystick oben genau. drauf. Also heißt das eigentlich jetzt ergo, dass man diese, ja, diese Fernbedienung von der alten Wii bei der Nintendo Switch nicht mehr gebrauchen kann? Also bei der Wii U konnte man die einfach noch mitnehmen, das waren dann halt auch noch die Nintendo-Fernbedienungen, die haben auch bei der Wii U funktioniert, aber bei der Nintendo Switch dann anscheinend nicht mehr. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Es ist ja keine Wii mehr. Die haben ja gesagt, es Ach ist keine Wii ja. mehr. Also fände ich es merkwürdig. Also da muss ich jetzt mal auch mal zugute halten. Da fände ich es merkwürdig, wenn man dann das alte Wii-Zubehör benutzen könnte. Es ist halt aber, es ist ja halt auch, bei der Wii war es ja so, es ist die Konsole, die man auf dem Fernseher spielen kann. Und es ist ja auch die Nintendo Switch, die kann ja auch auf dem Fernseher. Also, man kann auf dem Fernseher spielen und da war es auch mit den Fernbedienungen, deswegen ist ja die Nintendo Switch eigentlich auch irgendwie eine Wii. Sag ich Es ist, mal. ja, so gesehen ist dann jede Spielkonsole Ja, aber von eine Nintendo, es geht nicht von Nintendo. Wii. Ja. Was ich mich frage, ist, ob das tatsächlich keine Ablösung für den 3DS sein wird. Wenn die wirklich tatsächlich gut ist, wenn man darauf AAA-Spiele spielen kann und der Akku lange hält, warum sollte man sich dann noch ein 3DS kaufen? Was sind AAA-Spiele? So Spiele von großen Entwicklerstudios wie Ach Skyrim, so, okay. FIFA oder so. Ach so. Das wäre nicht. Also, es wird ja auch noch gar nicht gesagt, wie viel dieses Ding kosten soll eigentlich. Nee, Also, das ist auch nochmal ein ganz ja, das wichtiger ist. Punkt. Also, wenn es jetzt. Also, die Wii U hatte irgendwie 400 € gekostet, als sie released wurde, sage ich. Habe ich irgendwie Ja, in genau, Erinnerung? die hat genauso viel gekostet wie die PS4. Wii. Wie die PS4 und die Xbox One. Nee, genau, die Xbox One hat sogar 500 € gekostet und die PS4 400. Das weiß ich noch. Die war teurer und da haben sich alle Leute drüber beschwert. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Nintendo Switch, also ich glaube, die wollen jetzt erstmal richtig einen auf Macker machen, sodass sie jetzt eine neue Nintendo Switch rausbringen und dass sie ganz toll sein sollen, dann machen sie natürlich den Preis erstmal hoch. Und wenn sie dann gemerkt haben, dass sie nicht so gehypt wird, würde ich denken, dass sie den Preis auch wieder senken. Ich Also. weiß nicht, ob sie dann das gleiche passiert wie mit der Xbox. Hast du das mitbekommen? Nee. Die Xbox war am Anfang, wie gesagt, schon 100 € teurer als die PS4. Und jetzt kriegst du sie Xbox One mit zwei Controllern und dem neuen Battlefield 1 für 300 € hinterhergeschmissen. Oh, ja, also ich habe ja Nee, keine sogar X. die neue Xbox, die Xbox One S, die schmalere Variante, kriegst du sogar schon für 300 € hinterhergeschmissen. Weil die einfach keine Sau haben wollte. Oh, ja, also ich habe auch keine. Also ich hatte auch noch nie irgendwie eine PlayStation oder eine Xbox. Ich hatte immer nur eine Wii. Also ich weiß es. Ja. Ich hatte auch noch nie so eine Konsole. Ich hatte eine alte Wii halt. Hab mir jetzt letztens eine PS4 gekauft. Ich war auch dumm, also ich habe das mir nicht mitbekommen, dass eine neue PS4 rauskommt. Deswegen habe ich wieder direkt eine PS4 gekauft. Hätte ich warten sollen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht so ein Konsolenspieler. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt. Also mich würde es interessieren, aber um ganz ehrlich zu sein, der einzige Grund, warum ich hier die neue Nintendo kaufen würde, wäre Mario Kart, Super Smash Bros., das neue rauskommt oder Smash irgendwie. Und vielleicht das neue Zelda, obwohl ich jetzt auch nicht so der Zelda-Fanatiker bin. Ich habe auch noch nie Zelda gespielt, aber Mario Kart 8 auf dem Nintendo 3DS war auf jeden Fall auch immer wirklich cool, fand ich. Also Ja, genau, Mario. und Mario Kart ist halt, glaube ich, auch der Titel Ja, und von. auch der Kaufgrund für so eine Eben, Nintendo-Konsole. genau, ja, das Alle ist. Mario-Spiele, die da rauskommen. Aber man merkt ja schon, gerade, es sind alles Titel von Nintendo. Es sind keine Eben. Third-Party-Entwickler, also Leute, die, sag ich mal, wie Ubisoft oder so, die da jetzt Spiele entwickeln. Du kaufst dir jetzt keine Wii U, um darauf das neue Far Cry zu spielen, sag ich mal. Also, ja, also man kann ja auch kein Mario auf einer PlayStation oder so spielen. Das sind halt. Ja, genau, aber du kaufst dir trotzdem eine PlayStation, weil die anderen Ja. Spiele dich überzeugen. Oder ich zumindest. Eben, also ja, also ich würde jetzt auch. Also Mario ist halt immer so ein Nintendo-Ding. Wenn man Nintendo Switch haben will, dann kriegt man halt auch das Mario. Aber wenn man eine PlayStation haben will, würde ich sagen, dass man eher so eine PlayStation kauft und irgendwelche. Ich glaube, das ist auch personenbezogen. Also wenn du, sage Ja. ich mal, Typ bist, der gerne, Nintendo-Spiele spielt. Nintendo-Spiele spielt, dann kaufst du halt eine Nintendo Switch. Ja. Dann lohnt sich das bestimmt auch für dich. Für mich würde es sich nicht lohnen, weil ich nur Mario Kart spielen würde. Eben. Ja, das ist leider so. Und im Trailer wurde auch gezeigt, dass, wo ich mich auch schon drüber aufgeregt hatte, hat Finn schon gemerkt, am Ende wurden Arenas über Arenas von Leuten gezeigt, die auf E-Sports-Finale stehen von dem Nintendo-Hit, von Nintendo-Spiel Splatoon. Das ist doch dieses Farbspiel, was du mit... Das ist dieses, ja, das ist das COD für Kinder, so gesehen. Soweit ich das mitbekomme. Ich habe gar keine Nintendo Wii U gehabt. Ja, ich weiß nur, dass es da irgendwie so geht, dass man da mit Farben sprüht und so. Ja, das ist echt schon Hardcore-Zeug. Ja, also für Splatter-Effekte hoch 1000. Jedenfalls wurde im Trailer dann gezeigt, dass da irgendwie, weiß ich nicht... 4 gegen 4 Leute 50.000 da. 50.000 Leute im Stadion sitzen und das bejubeln, wieder sich 5 Leute gegenseitig auf die Fresse geben mit irgendwelchen Farbpatronen. Und die... Absolut realistisch, ja. Und die Spieler sahen auch alle sehr begeistert aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das die Nintendo nicht Switch geht in E-Sport ein. Jawohl. Yeah. Niemand guckt E-Sport. Ich kann ja mal nachgucken im Internet kurz. Pass auf. Splatoon... E-Sports. Ich glaube auch Nintendo Switch wird auch nur gekauft für Leute, die all diese Nintendo-Konsolen gesammelt haben. Wenn ich Splatoon E-Sport eingebe, ist der erste Google-Vorschlag: Sorry Nintendo, Splatoon wouldn't make a good E-Sport. Oh. Tja, schade. Farbschlacht mit E-Sport-Potenzial. Nein, natürlich nicht. Splatoon ist, ich habe es nie gespielt, aber ich glaube, es ist absolut ätzend. Ja. Das sah auch schon so im Trailer aus von Nintendo Switch. Ach du Scheiße, ey. Da war es gerade. Ja, also ist jetzt nicht so mein Spielgenre, wo ich sagen würde. Nee, ist halt für Kinder, ne? Ja, du bist kein Kind, ne? Ich bin kein Kind mehr. Nee, echt. Also Nintendo Switch ist genau wie das Google Pixel. Wir haben heute nur komische Themen im Podcast. Ja. Dinge, die die Welt nicht braucht. Obwohl, ja. Und man braucht sie schon, weil im Spiel angekündigt, wenn man mit dem Hund gehen muss, weil dein komische deutsche Dogge wieder nervt, musst du dann halt dich erbarmen, mit ihr gehen kannst, aber während du gehst, Skyrim daddeln. Und das ist nämlich der Spirit. Mit 3 FPS. Ja, genau so. Das macht Spaß. Das haut rein, ja. Ja, ja. Was auch gezeigt wurde, ist NBA für die Wii U. Nintendo Switch. Also das sah aber sehr flüssig aus im Trailer. Ja, das sah flüssig aus, aber es ist jetzt auch nicht so, sag ich mal, anspruchsvoll. Es ist grafisch. Hast du nicht gesagt, das wäre auch total alt? Das war, was ich so gesehen habe, würde ich sagen, auch von den Spielernamen her, war NBA 2K15. Ja, okay, ein Jahr alt, oder? Also, ja, ist trotzdem alt. Ja. Wieso zeigt man das in einem Trailer von einer neuen Konsole? Ich weiß nicht. Also es ist, glaube ich, allgemein nur der Hype, dass eine neue Nintendo-Konsole rauskommt. Ich glaube, das ist denen scheißegal, was für ein Spiel die zeigen. Ja, aber irgendwie haben sie sich doch gerade damit den Hype selber zerstört. Ja, aber das merken sie wahrscheinlich nicht. Das merken sie bestimmt nicht. Nee. Nee, die kommen aus Korea, die merken sowas nicht. Nee, kommen aus Japan, sorry. Ja, muss ich jetzt nicht haben. Nee, ich auch nicht. Es kommt auch auf den Preis an, wie gesagt, eben, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Ich habe, wie bei allem eigentlich, wie am Steht Pixel das auch, hier nicht irgendwie? Ich habe im Internet einen Preis gesehen auf einem Online-Auktionshaus, das sehr bekannt ist, dass da ein Preis von $1,000 stand. Also 1000... Nee, 1000, nein, einfach nein. Davon kaufe ich mir 3 Wii U's oder so, aber keine Nintendo Wii U würde ich mir auch nicht kaufen. Also 1000 Euro jetzt, also sie ist ja noch nicht mal rausgekommen, deswegen würde ich durch die Versteigerung, es hat sich irgendwie hochgepusht. Ja. Das ist der Preis, weil irgendjemand das unbedingt haben wollte. Mhm. Ich würde so tippen, dass die auch so 300 Euro kostet oder so. Ja, aber mehr wird auch keiner dafür bezahlen. Eben. Wenn jemand da sieht, dass so eine scheiß... Sorry. Dass so eine... Schlechte. So eine tolle, okay, durchdachte, gut entwickelte Konsole im Laden steht für 400 Euro von Nintendo. Mhm. Mit Starttiteln, die über die Zahl 4 nicht hinausgehen. Da wird sich jeder denken, da lege ich doch mal 400 Euro für hin. Da kriege ich doch direkt Lust, Geld auszugeben. Ja, ich weiß auch jetzt Aber nicht. Ich weiß, irgendwie löst die Nintendo Switch bei mir keinen so einen Muss-Haben-Effekt aus. Nö, ich auch nicht. Bei mir auch nicht. Nicht bei ich auch nicht. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel hat der Nintendo gekostet? Also welcher Nintendo? 3DS? Es gibt jetzt irgendwie Nintendo 3XL, New 3XL, 3XL, deine Mutter und so weiter. Mhm. Nintendo. XL, da sind wir wieder bei Apple und sowas, ne? Größere Handys und Nintendo 3DS, welchen XL oder welchen? Ja, XL, mach XL. Warte mal, ich guck mal erst in den normalen. Ich glaube, die kriegst du für 100 Euro oder so. Ja, 100 Euro. Nee, das ist ein 2DS. Was ist denn ein 2DS? Da kannst du 3DS-Spiele auf 2D spielen. Als ob. Doch, da kannst du die 3DS-Spiele in den 2DS tun und dann kannst du sie in 2D spielen. Alles klar. Jawohl. Ich glaube auch. Ist okay. Und der kostet also 100 Euro, der 2DS. Ja, der kostet noch 100 Euro. Wikipedia will Spenden von mir. Nein. 3DS kann ja auch nicht viel teurer sein. Also man bezahlt ja den 3D-Effekt, wodurch man Übelkeit... Nee, man bezahlt doch eigentlich eine neue Konsole, weil du kannst ja nicht auf deinem alten DS noch die neuen 3DS-Spiele spielen. Weil das ist ja, glaube ich, neue Auflösung und so weiter. Und, ach so, ja. Möglich. Amazon. Ich weiß noch, der ist damals rausgekommen, als wir in Skiurlaub waren. Und dann war ich krank im Skiurlaub. Das passiert mir auch nur einmal im Leben. Aber dann war... Oh, 200 Euro kostet der. Dann war ich krank und dann kam in diesem Jahr kam der neue 3DS raus und ich wollte ihn unbedingt haben. Ich wollte ihn so unbedingt haben. Hast du ihn? Nein, ich habe keinen. Oh. Es ist nie dazu gekommen. Im Endeffekt habe ich mich dann für eine PSP entschieden und habe mir eine PSP gekauft. Okay, ich glaube, war wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung, oder was sagst du? Ich glaube es nicht. Also PSP ist so meh. Meh, ja. Also ich habe da richtig viel Zeit für verbracht. Also Need for Speed war da auch drauf und Final Fantasy und so weiter. Aber... Nee, ich glaube, ich hätte mir lieber ein 3DS gekauft. Ja, also ich wollte den 3DS halt auch immer haben wegen diesem 3D-Effekt. Das war aber so wirklich mein Traum. Der 3D-Effekt? Ja. Der hat mich absolut nicht interessiert. Also da wusste ich schon von Anfang an, dass das scheiße ist. Schon als... Doch, also ich fand den eigentlich cool. Also ich habe, als er ausgestellt war im Laden, habe ich zuerst mal geguckt und habe so, wow, was passiert hier gerade? Als ich das dann zu Hause habe ich so gemerkt, irgendwie nervt das doch ganz schön. Ne? Und irgendwie. Und dann wieder ausgemacht. Ja, und dann immer den wieder Regler, aus. Der Regler, der ist bei mir schon eingerostet, der geht gar nicht mehr nach oben bei dir oder wie? Ja, also es war halt der 3DS von meinem Bruder. Aber ich finde, deswegen finde ich es auch unnötig, dass es ein 2DS gibt, wenn man doch den 3D-Effekt eh ausmachen kann. Der 2DS sieht übrigens aus... Wie sieht das aus? Das ist nicht, da gibt es keine Klappfunktion mehr, sondern es ist so eine Scheibe und da gibt es zwei Bildschirme drauf. Weißt du, das ist, man kann sie immer zusammenklappen. Oh mein Gott. Jawohl. So, wir haben jetzt gerade die Nintendo Switch nochmal. Ja, also musst du nicht haben, Nintendo Switch. Nein. Das weißt du jetzt schon, bevor sie rausgekommen ist? Ja. Okay, gut. Die Softwarekarte steht hier. Ah, es sind also, okay, es sind keine SD-Karten, es sind Cartridges. Es sind tatsächlich Cartridges. Und das Ding nennt man Nintendo Switch Con. Guck mal, das Ding heißt rechter Joy-Con. Also diese Dinger, die man rechts und links daran switchen kann, heißen Joy-Con. Sowas wie Nunchuck. Nunchuck, ja, oder diese... Joy-Con. Also die kommen immer von... Die kommen mit den geilsten Namen über den Hof immer. Und Joy-Con-Halterung, die Joy-Con, wow. Also der Controller, wo man dann die zwei Dinger draufsteckt, heißt Joy-Con-Halterung. Das ist aber echt ein bisschen cool. Oh, es gibt wieder einen Pro-Controller, wie bei der Wii. Oh, es gibt hier so einen Adapter, was man an die... Kopfstütze vom Auto ranmachen kann, damit man es ein Auto spielen kann. What a time to be alive. Ja. Obwohl, dafür würde ich es mir, glaube ich, weil ich verbringe im Monat ziemlich viel Zeit im Auto. Rückbank Toyota. Ja, genau. Also wegen unserer Familie und so weiter. Und da würde es sich, glaube ich, auch schon für mich lohnen. Also das wäre schon geil, wenn ich dann im Auto die ganze Zeit so Mario Kart daddeln könnte oder halt NBA. Ja, dann ist das, ja, also das finde ich natürlich auch toll, aber dann ist wieder mit der Preis, ne? Ja, genau, da kommen wir wieder auf den Preis zurück. Das wäre halt wieder... Hier ist dieser komische, die Halterung von dem Plastikding ist der... Die sieht absolut aus, als würde sie dreimal abbrechen. Stellst du es hin, bricht es ab. Ja. Lässt das Ding einmal draußen stehen, ist gefroren, dann bricht es in drei Teile, wenn du es nur anfasst. Jawohl. Ja. Aber du lässt auch keine Wii U draußen stehen. Nintendo Switch. Oh je. Ja, Nintendo Switch meinte ich. Okay, ich würde sagen, damit schließen wir das Thema Nintendo Switch ab. Was mir gerade noch eingefallen ist, apropos Nintendo, hast du es mitbekommen mit der neuen Mini-NES? Nintendo Entertainment System? Nee. Das ist jetzt letztens ein Remake von... Also sagt dir die NES überhaupt was? NES, nee. Also das heißt Nintendo Entertainment System, das ist eine Konsole von Nintendo, die schon ein bisschen älter ist. Ein bisschen viel älter ist, so ein grauer Brotkasten. Achso, doch, ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Du kennst die Controller, das sind so graue, so große ungefähr mit so einem Viereck links und so zwei... Doch, den kenne ich. Genau. Ja, genau. Davon ist jetzt ein Remake rausgekommen, viel kleiner, deswegen heißt es auch Mini, mit HDMI-Ausgang und 30 vorinstallierten Spiele, die man aber auch nicht ändern kann. Und das ist halt so eine Hommage an die alte NES. Achso, also das ist jetzt, also sie ist, das ist so eine neue Konsole und da sind die Spiele schon vorinstalliert, oder was? Das ist praktisch ein Remake von der alten Konsole, nur kleiner und mit HDMI-Ausgang. Achso, also dass man es auf dem Fernseher dann spielen kann, in HD. Genau, und du kannst halt keine Spiele mehr reinstecken als Cartridge, sondern die sind schon vorinstalliert und lässt sich auch nicht ändern. Also es ist keine Konsole, die kostet 70 Euro oder so, ist jetzt nicht so bahnbrechend. Ja, aber wenn die Spiele ja schon drauf sind, dann musst du sie auch nicht ändern, oder doch? Das sind halt so ganz alte Klassiker wie Nintendo, so ganz alte Klassiker wie Super Mario oder Donkey Kong oder sowas. Achso, ja, das ist aber Retro. Das finde ich auch. Ja, genau. Cool. Und als sie rauskam, war die komplett vergriffen. Also da war die direkt weg, keine Ahnung, nach einer Woche oder nach zwei. Und dann wurden die auf eBay für 800 Euro verkauft oder so. Obwohl die 70 Euro kostet. Und ich glaube, das war so Nintendos Angebot für den Weihnachtsmarkt. So. Echt? Ja. Ach so. Also es gäbe für mich keinen, also sie müssen ja was zum Weihnachtsgeschäft rausbringen. Und die Nintendo Switch kommt ja erst im März. 2017. Ja. Mhm. Das heißt, die fällt schon mal für dieses Jahr als Weihnachtsgeschenk weg. Und fürs nächste Jahr, sage ich es mal. Ja, bis dahin ist wahrscheinlich wieder von allen Leuten downgehatet und keiner will die mehr haben. Eben, also Weihnachtsgeschenk ist auch schon mal weg. Ja, also, ja, wir auch, ja. Ja, hier, auf dem Controller, da gibt es auch noch zwei neue Tasten hier, sagen wir. Ich glaube, das ist ein Plus und Minus, das ist wahrscheinlich lauter und leiser machen, wow, glaube ich. Eine Innovation. Ja, denn man kann bei diesem Tablet... Ich kriege direkt Lust, mir eine Nintendo Switch zu kaufen. Seine Kopfhörer reinstecken und das dann über Kopfhörer spielen. Und hier ist so ein Kamerasymbol. Ich glaube, kann man damit. Nee, das ist ein Homebutton. Ah, das ist ein Homebutton. Ich sitze ein bisschen weiter weg vom Bildschirm. Ja, okay. Gut. Wir haben alle Themen soweit durch, glaube ich. Ja. Weihnachtsmarkt war sehr vielversprechend am Anfang, muss ich sagen. Pixel war auch toll. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen etc. habt, dann schreibt sie an royalrecords ohne Vokale.podcast mit Vokalen @gmail.com. Da könnt ihr uns alle erreichen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Eine angenehme Weihnachtszeit und ja, danke fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Exakt. Ja, gut. Dann tschüss. Tschüss.